Rosatom wolle seine Macht auch im Bereich der Abfallbehandlung ausbauen. Deshalb kauft Rosatom Atommüllbetriebe auf. Zum Beispiel die deutsche Firma Nukem Technologies oder die russische Firma Radon. Wir bekommen die Möglichkeit, eine seltene Führung durch die Atomanlage von Radon in der Nähe von Moskau mitzumachen. Die Teilnahme kostet 250 Euro. Der Veranstalter bietet uns an, kostenlos mitzukommen. Als Gegenleistung sollen wir ihm unseren Text vor der Veröffentlichung zur Korrektur geben. Wir lehnen ab, dürfen aber trotzdem mitkommen. Im Bus, der uns zu Radon bringt, sitzen etwa 30 Menschen. Darunter sind Mitarbeiter russischer und ausländischer Kernkraftwerke und Atommüllbetriebe sowie 6 Journalisten. Sergej vom Organisationsteam verteilt Erfrischungsgetränke aus Kräutern, die besonders gesund sein sollen. Nach 3 Stunden Fahrt kommen wir an. An der Eingangskontrolle zeigen wir unsere Pässe vor und gehen einzeln durch einen Metalldetektor, wie am Flughafen. Direktor Piotr Nevekin wirkt ganz anders als die Rosatom-Manager in teuren Markenanzügen. Seine Krawatte hängt schief. Er gilt als einer aus der alten sowjetischen Schule, der mehr fürs gute Betriebsklima als für den Profit sorgt. An der Tafel im Foyer sind internationale Firmen aufgelistet, mit denen Radon zusammenarbeitet. Darunter auch die deutsche Firma Siemens. Wir fragen Nevekin, ob bei Radon auch Atommüll aus Deutschland verarbeitet wird. Einige deutsche Fachleute haben sich an uns gewandt mit der Bitte, ihren Atommüll zu verarbeiten und zurückzuschicken. Sie hätten uns dann zum Beispiel 10 Kubikmeter Abfälle geschickt. Wir hätten das Volumen durch die Verarbeitung verringert, aber die Strahlung wäre die gleiche geblieben, so dass wir dann nur 1 Kubikmeter mit der gleichen Radioaktivität zurückgeschickt hätten. Aber Radon hat abgelehnt, sagt Piotr Nevekin. Das erlaube das russische Gesetz nicht. An die Namen der deutschen Firmen könne er sich nicht erinnern. Vor der Führung müssen wir blaue Kittel und Stoffhauben anziehen. Wir betreten die Zentrale, in der die radioaktiven Werte aus den Messstationen in ganz Moskau zusammenlaufen und kontrolliert werden. Danach verlassen wir den sogenannten sauberen Teil des Betriebs und gehen in den schmutzigen Teil, wie er hier genannt wird. Dort zeigt uns der Mitarbeiter verschiedene Räume, in denen Atommüll verbrannt, zementiert, ausgedampft wird. Es ist sehr heiß. Mit dem Bus werden wir zum Atommüll-Zwischenlager gebracht, das auf dem Territorium des Betriebs liegt. Im Zementboden sind unzählige runde Deckel zu sehen. Das sind die Deckel der Fässer, die in den Boden einzementiert sind. Sie sehen alt aus. An manchen Stellen ist die gelbe Farbe abgeplatzt. Die Ränder wirken spröde und sind dunkel geworden. Der Mitarbeiter sagt, dass man seine Sachen nicht auf dem Boden ablegen soll. Überall gäbe es Staub. Die Grenzwerte werden nicht überschritten. Aber alles ist relativ, sagt er. Beim Verlassen der schmutzigen Zone müssen wir durch eine Schleuse gehen, die unsere Strahlung misst. Als wir davor stehen und an den Seiten unsere Hände anlegen, leuchten auf einmal beide Zeichen, sauber und schmutzig. Was hat das zu bedeuten? Fragen wir den Mitarbeiter. Er meint, dass es normal sei. Die Lampe stehe etwas schief, sodass beide Knöpfe Licht abbekämen. Wenn die Strahlung zu hoch sei, würde ein Alarmsignal ertönen. Das klingt nicht besonders beruhigend. Nee, 2011 wurde in Russland das Gesetz verabschiedet, das den Umgang mit radioaktivem Müll regelt. Die neu gegründete Rosatom-Tochter EnOrao soll sich um den Bau von bis zu 30 Endlagern kümmern. Die Büros von EnOrao befinden sich in einem frisch renovierten, grün gestrichenen Gebäude in Moskau. Im Raum sitzen uns 2 Abteilungsleiter in Anzügen und Krawatten gegenüber. Seitlich von uns nimmt der Chef für Kommunikation Platz, ein bärtiger Mann in Jeans und Jackett. Die Pressesprecherin setzt sich auf den Stuhl hinter uns an der Wand. Die Atmosphäre ist angespannt. Die Fragen fürs Interview haben wir unseren Gesprächspartnern vorher zugeschickt. Die haben sich vorbereitet, lesen die Antworten vom Papier ab.